geht's denn endlich los? Immer diese langen Erklärungen. Ruhe da hinten! Ich will endlich was sehen! 12 ore di fatica nelle ossa. E a casa non riportano nemmeno quel tanto che basta per non morire di fame. Platz 5. Der Schamane und die Schlange von Ciro Guerra. Dem Weißen im Dschungel, ob bei Herzog oder Coppola, droht der Wahnsinn. Anders bei Ciro Guerra. Er erzählt von einem indigenen Schamanen in Amazonien Anfang des 20. Jahrhunderts, der den Kontakt zu seinen Geistern verliert, weil die weiße Welt seine Indigene ja exkommuniziert. Im Verständnis des Schamanen ist er selber wahnsinnig geworden. Was bin ich nur? Was ist aus mir geworden? Es ist ein Streit hier im unendlichen Urwald um die Wahrheit zwischen der westlichen und der indigenen Kultur, dem wir beiwohnen, auf dieser Odyssee des Schamanen mit seinen weißen Begleitern auf der Suche nach der heiligen Pflanze. Er brüllt ihn an. Du bist weiß. Du bringst die Hölle auf Erden. Am Ende findet der Schamane die auch ihn heilende Pflanze. Dann wird dieser Schwarz-Weiß-Film farbig und gleitet in eine Dimension hinter dem Vorhang unserer Realität. Wir sind nicht mehr auf dem Amazonas, sondern, ich weiß nicht, eine wunderbare filmische Reise geht zu Ende. Das Kino, Spezialist für das Exotische. Platz 4. Allein die 570 Kronen jeden Monat für die Heizung. Die Kommune von Thomas Winterberg. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Anna. Vergiss es. Ich will nicht in einer Kommune leben. Das Kino, das uns an Orte oder in Zeiten begleitet, die ebenso exotisch scheinen wie der Dschungel am Amazonas. Die 1970er Jahre beispielsweise. Da landet der Architekt Erik mit seiner Frau Anna, ihrer Tochter und ein paar Freunden dann doch in einer Kommune. Thomas Winterberg erzählt in die Kommune weniger von einem gesellschaftlichen Aufbruch, denn von einem Ehedrama. Naja, Trine Dürholm, die Anna spielt, bekam auf der diesjährigen Berlinale den Silbernen Bären als beste Darstellerin. Jetzt hier dann das Apropos Schauspieler. Das Wichtigste, das ich in der letzten Zeit übers Kino gesehen habe, ich weiß, ich komme ein ganz wenig spät damit, das ist ein BBC-Workshop von 1987, den der britische Schauspieler Michael Caine gegeben hat, zu sehen auf YouTube. Es geht um den Filmschauspieler. And once you're in front of that camera, nobody exists. Sobald du vor der Kamera stehst, existiert niemand mehr. Nobody. Niemand. Except the other person in the scene. Außer der anderen Person in der Szene. And what we do, we actors who are in the movie, we hang on to each other's eyes. Und was wir dann tun, sagt Michael Caine, wir hängen an den Augen unserer Spielpartner. Das ist das Entscheidende im Film. That's the most important thing in film. Unfassbar, mit welcher Präzision des Gedankens Michael Caine dieses und andere Geheimnisse seiner Profession uns vermittelt. Suchbegriff auf YouTube: Michael Caine Workshop. Hier kann man viel erfahren darüber, warum ein Schauspieler, eine Schauspielerin, eben nicht nur über sinnliche Körperausstrahlung, in Anführungsstrichen, funktioniert, wie beispielsweise Virginie Efira. Platz 3. Birnenkuchen mit Lavendel von Eric Benard. Nein, Michael Caine könnte helfen zu verstehen, was eigentlich die Präsenz eines Schauspielers auf der Leinwand ausmacht und wie ein Schauspieler sie herstellt. Warum hinterlässt Tom Hanks in Ein Hologramm für den König von Tom Tykwer? Platz 2. Obwohl er für die Rolle des gescheiterten Amerikaners, der in Saudi-Arabien einen vielleicht letzten richtigen Geschäftscoup landen will und dabei scheitert, obwohl Tom Hanks in dieser Rolle gar nicht viel zu spielen scheint, warum wirkt er trotzdem so intensiv? Könnte spannend sein, zunächst Michael Caines Filmschauspieler-Workshop zu schauen und dann Tom Tykwers Film zu sehen. Tykwer übrigens gibt der Verfilmung von Dave Eggers gleichnamigem Roman einen ganz eigenen Ton. Was man von Platz 1, Ein Mann namens Ove von Hannes Holm nicht gerade behaupten kann, das mit dem eigenen Ton. Eine Bestseller-Verfilmung, die die Figur des griesgrämigen Spießers, der seine Menschlichkeit wiederentdeckt, ganz dem Erfolg des Romans unterwirft. Wohlfühl-Kino. Sorry, ich müsste den richtigen Terminus technicus nehmen. Feel-Good-Movie, das nur Schales hinterlässt. Eben Verfilmung, nicht Kino, das einen in eine Dimension hinter unserer Realität führt.